Hallo und guten Abend. Sidney Bechet war ein herausragender Klarinettist, was leider nur auf wenigen Platten zu hören ist. Und er war der erste große Sopransaxophonist. Ein Instrument, das er zufällig in einem Antikladen in London entdeckt hatte. Bechet mit seinem unvergleichlichen Sound war der beste Botschafter des Jazz auch und vor allem in Europa. An diesen großen Jazzkünstler, der vor 60 Jahren gestorben ist, möchten wir heute im Jazz-Special auf NDR Info erinnern. Dazu begrüßt sie Karl Lippegaus. In Thirds, 6. September 1940, Sidney Bechet mit Earl Hines und Warren Baby Dodds. Es war das, was sie mal vor langer Zeit Le Jazz Hot nannten, ein aufgeregter, vitaler Jazz, der die Kürze eines Menschenlebens zwischen den beiden Weltkriegen begleitete. Eine der großen Figuren dieses Hot Jazz Revivals der 40er und 50er Jahre steht im Zentrum dieser Sendung, Sidney Bechet, erinnert sich hier an seinen ersten Auftritt in der Salle Pleyel in Paris. Quand j'arrivais à la Salle Pleyel, cette soir-là de concert. Als ich in der Salle Pleyel eintraf, waren mein Orchester und ich bereit. Aber ich war ein kleiner Jazzmusiker. Ich glaubte wirklich, es sei eigentlich ein Witz, dass ich dort auftreten sollte. Denn ich spielte ja doch nach einer etwas altmodischen Fasson. Bevor ich in die USA zurückreiste, sagte mir Charles Delaunay, Sidney, wenn du mal wieder nach Frankreich kommst, lass es mich wissen. Ich wollte sofort dorthin zurück, weil ich so gute Erinnerungen an Frankreich hatte. Bechet war jemand, der am liebsten in kleinen Ensembles musizierte, in denen sein großer Sound und seine autokratische Persönlichkeit alles aufleuchten ließen. Stets zu Unrecht im Schatten des großen Armstrong, mit dem er eine komplizierte Beziehung hegte, musste Bechet lange warten, um endlich die Aufmerksamkeit zu bekommen, die er so sehr verdient, als einer der Pioniere des frühen Jazz. Duke Ellington, der 1930 diesen Song Mood Indigo schrieb, meinte einmal, Sidney Bechet hat seine eigenen Ideen und niemand konnte die Musik aus der gleichen Perspektive herausmachen, dieselben musikalischen Verbindungen herstellen wie er. Es hat andere große Musiker gegeben. Louis Armstrong war ein großer Trompeter und so war toll in was anderem. Wir sollten aber Künstler niemals vergleichen. Sidney Bechet jedoch war ein einzigartiger Repräsentant. Ehrlich gesagt denke ich, er war der Einzigartige für diese Musik, aber wer von Bechet spricht, redet von keinem anderen. Niemand hat so Klarinette gespielt. Jemals. Keiner hatte dieses Timbre, dieses ganz Hölzerne. Ich spreche hier von Sounds. Duke Ellington. Der französische Begleittext zu dieser Platte empfand American Rhythm, das wir gerade hörten, von Sidney Bechet und Kenny Clarke als, Zitat, eine Rückkehr nach Afrika. Das war 1949. Duke Ellington schrieb das eben gehörte Mood Indigo gemeinsam mit einem kreolischen Klarinettisten aus New Orleans, der aus seinem Orchester kam. Sein Name war Barney Bigard. In der Stadt im Mississippi-Delta gab es Ende des 19. Jahrhunderts ganze Dynastien von Leuten, die Zigarren rollten und auf Klarinetten spielten, die Tios, Perez oder Baquets. Diese Onkels mit Zigarre und Klarinette gaben natürlich auch Musikunterricht. Dafür waren sie sehr gefragt. Sidney Bechet. Moi, j'étais tellement jeune. La première fois, j'allais à l'école, mais quand même, je portais mon petite guitare avec moi, qui était fait par un boîte vide qui apportait cigares avant dedans. Alors, je allais toujours et demandais pour les boîtes et je fais une petite guitare avec élastique. Ich war noch klein, da nahm ich manchmal in die Schule meine kleine Gitarre mit. Sie bestand aus einer kleinen Holzkiste, in der vorher Zigarren waren. Ich hatte immer diese kleine Schachtel bei mir und hatte mir daraus mit Schnüren eine kleine Gitarre gebaut. Ich lernte eine ganze Menge. Es gab ja damals in New Orleans so viele vorzügliche Musiker, so manchen, von denen man was lernen konnte. Aber ich wurde rastlos. Sidney Bechet Trio mit Willie the Lion Smith am Klavier im Jahr 1941 mit You're the Limit. Als Sidney in New Orleans noch in kurzen Hosen herumlief, wurde für ihn der Traum wahr, als er mit Buddy Bolden zusammentraf. Nie habe der sein Kornett selbst getragen, sondern mitsamt anderen Utensilien für seine Performance von drei oder vier Freundinnen schleppen lassen. Eine einzige Fotografie existiert von diesem großen, wie man sagt, ersten Jazzmusiker Buddy Bolden, dessen feurige Augen sofort den unwiderstehlichen Draufgänger und Bon Vivant verraten. Der Schriftsteller Michael Ondaatje hat über Buddy Bolden ein faszinierendes Buch geschrieben. Farbenreiche Geschichten aus der Anfangszeit dieser Musik in New Orleans und Chicago bis zu seiner Odyssee nach Paris und Antibes erzählt auch Sidney Bechet in seiner wunderbaren Autobiografie Treat It Gentle, die ein Klassiker der Jazzliteratur ist. Perdido Street Stomp von 1945. Bechet griff hier zum Sopransaxophon. Mess Mesro, dem wir ebenfalls lesenswerte Memoiren verdanken, begleitet ihn an der Klarinette. Zitat Bechet: Man muss die ganze Geschichte erzählen. Man muss von den Leuten erzählen, die sie schreiben, was sie in sich haben, was sie tun, worauf sie warten. Erst dann kann man allmählich anfangen zu verstehen. Un jour, Bang Johnson. Il vient et demande la permission à ma mère. Eines Tages kommt Bunk Johnson und fragt meine Mutter, ob ich in der Band von Buddy Bolden mitspielen darf. Ich war sehr glücklich über die Chance, in einer Band mitzuwirken, wo ich für mein Leben gern dabei sein wollte. Lustig daran war, ich trug damals kurze Hosen, weil ich jung war, aber in dem Fall musste ich lange Hosen tragen, denn ich hatte zwei verrufene Viertel zu durchqueren. So war das eben in Storyville. Mit kurzen Hosen wäre ich da nicht durchgekommen, mit langen ja. Ich erwähne hier Bunk Johnson, weil er mein Schutzengel ist und immer bei mir war. Der sagte zu mir: Sidney, ich möchte, dass du mal ein gutes Quartett hörst. Junge Kerle, wie du. Ich sage: Fein. Dann schleppt er mich irgendwo hin und da sehe ich plötzlich vier kleine Jungs antanzen und einer von ihnen singt Tenor. Das war Louis Armstrong. Sie müssen aber verstehen, die Zeit geht ja so schnell vorüber. Ungefähr ein Jahr danach taucht da ein Kerl auf, der Schlagzeug spielt und sich Black Benny nennt. Eines Tages kommt Benny zu mir und meint: Hör mal, du glaubst ja, du kannst High Society spielen. Ich sage: Na klar. Und er: Aber ich kenne da einen Typen, der spielt High Society noch viel besser als du. Und Klarinette spielt er nicht. Ich sage zu Benny: Na, was habe ich denn noch gesagt? Er meinte: Trompete spielt der Kerl. Ich sage: Gut, höre ich mir gern mal an. Dann zogen wir los und es war wieder Louis. Et puis j'allais avec lui et c'était Louis. Oh, vous savez, j'avais assez de voyages comme ça. Wissen Sie, irgendwann hatte ich dann auch mal genug von der ganzen Rumreiserei. Bin dann erst mal ungefähr 3 Jahre in New Orleans geblieben. 1918 brach ich aber wieder auf, nach Chicago. Hatte viele Freunde dort und Jobs in einem Cabaret namens Deluxe. Da waren der Trompeter Freddie Cappert und ein paar andere Leute, auch eine Pianistin, die Sie bestimmt kennen, Lil Armstrong. Das Café war amüsant. Da kommen viele Typen reingeschneit, die, wie sagt man, naja, Kerle, die viele Mädels haben. Wie heißen die auf Französisch? Und Gangster, so circa 3 oder 4 pro Abend. Die kommen und geben mir $2, damit ich den Blues für sie spiele. Das war ganz nett für mich. $2, vous jouez le blues, vous comprenez? Alors, c'était bien pour moi. Alle Kreolen war Sidney Bechet mächtig stolz darauf, Französisch zu sprechen. Amüsant und anregend, diesem Virtuosen an Klarinette und Sopransaxophon zu lauschen, dessen Sound noch immer unter die Haut geht und der im wirklichen Leben ein Wolf im Schafspelz sein konnte und umgekehrt. Un petit secret. Quand j'arrive chez moi, voilà, c'est comme... Ich verrate Ihnen hier ein kleines Geheimnis. Wenn ich nach Hause komme, das ist wie wenn Kinder Geschenke bekommen. Ihr Herz wird dann ganz weit. Ich verdrücke mich in eine Ecke, denn manchmal liebe ich das, mir meine eigenen Schallplatten anzuschauen. Aus meinem kleinen Versteck, in aller Ruhe. Da sitze ich dann so ein halbes Stündchen lang, was mir ungeheuer Spaß macht. Ich bin froh, in Frankreich zu leben. Nie hätte ich mir träumen lassen, einmal als Jazzmusiker in die entlegensten Winkel der Erde reisen zu können, was ja wirklich passiert ist. Das macht mir alles viel Spaß, alle meine Freunde zu grüßen und für sie ein selbstgeschriebenes Stück zu bringen, das es noch nicht auf Schallplatte gibt. Qui sont pas encore sortis. Ashes to ashes, dust to dust. If the women don't get you, the liquor must. Moi, je croyais que le jazz, ça intéresse tout le jeune et le vieux. C'est seulement, il faut inviter, viens et écouter un peu. Et après, vous pouvez comprendre et vous aimer aussi. Ich habe immer geglaubt, der Jazz interessiert jung und alt gleichermaßen. Man muss nur die Leute dazu einladen und sie auffordern, mal ein wenig zu lauschen. Dann können sie es verstehen und diese Musik auch lieben. Mess Mesro, Klarinettist, Romancier, Bandleader und Marihuana-Verkäufer. When you first begin to listen to records of the type that are in this album, wenn Sie anfangen, Platten wie diese zu hören, und damit meine ich den Blues und den echten Jazz, dann haben Sie erstmal das Gefühl, sie klingen alle gleich. Es ist so, weil diese Musik ein neues Idiom ist und Sie erstmal nur die Oberfläche wahrnehmen. Wenn Ihnen das klar wird, ist schon einiges erreicht. Sie haben Ihre ersten Schritte im Hören von Jazz hinter sich gebracht. Wenn Sie nun kollektive Improvisation hören, haben Sie erstmal nicht das Gehörtraining, um all die sich bewegenden Stimmen mitzuverfolgen. Sie haben sozusagen keine Melodielinie, der Sie folgen. Aber wenn Sie die Geduld aufbringen, diese Platten immer wieder zu hören, wird die Zeit kommen, wo Sie in der Lage sind, die Unterschiede zu erkennen zwischen zwei oder drei Versionen ein und desselben Stücks. Dann haben sie die Kunst des Zuhörens gemeistert. Besonders die Blues-Songs hören sich für Anfänger erstmal alle sehr ähnlich an. An dem Punkt müssen sie vorsichtig sein. Später werden sie dafür reich belohnt werden. Blues basiert nämlich auf simplen Harmoniefolgen, den einfachsten, die man sich vorstellen kann. Für mich, sagt Mess Mesro, heißt das, Kunst ist am besten in ihrer einfachsten Form. And it proves, as I believe, that art in its simplest form is at its best. There'll be some changes made, war das, von Sidney Bechet 1951 aufgenommen mit Sidney de Paris, Trompete und Jimmy Archer, Posaune. Zitat aus seinen Memoiren: Mein Großvater, der war Afrika. Es war wie eine Rückkehr und ich wollte so weit wie möglich zurück. So als könnte ich in Paris alles hören, was mit der Musik passiert ist. Damals, als mein Großvater sie schuf, der sich von Afrika verschleppt im Süden Amerikas wiederfand. Oh, didn't he ramble? tous les grands brass bands, les gros orchestres ont joué ça. Tous. Alle großen Brassbands, die großen Orchester in New Orleans spielten das Stück Oh, Didn't He Ramble ständig aufs Neue. Es kam vor, dass ein Orchester Musiker von anderswo aufsammelte. Diese Band hat vielleicht kein besonders gutes Repertoire. Sie spielen also ein Stück, die Musiker prägen es sich ein und alle spielen es dann zusammen. Aber zum Beispiel das berühmte Orchester von Manuel Perez oder die Allen Brass Band, das waren tolle Orchester. Das Ganze war gut organisiert, speziell für Straßenparaden. Und so schufen sie sich ein großes Repertoire an Stücken. Comme ça, il y avait un très grand répertoire. Den Jazz-Special auf NDR Info, heute mit einer Sendung über Sidney Bechet aus Anlass seines 60. Todestages. Noch in den sogenannten wilden 20er Jahren war der Anblick eines Schwarzen für die Menschen in Europa bei Bechets zweitem Besuch hier eine Seltenheit und er gewöhnte sich daran, dass man ihn anstarrte auf der Straße. Manchmal wurde die Neugier regelrecht physisch. Er schreibt in seinen Memoiren, Zitat, wir spielten in irgendeiner Stadt in Deutschland, viel Publikum. Nach dem Konzert kam eine weiße Frau zu mir, feuchtete ihre Finger an und strich mir damit über die Backe. Sie musste ganz sicher gehen. Vous savez, monsieur, Nouvelle-Orléans, c'était une place très, très gay. Wissen Sie, Monsieur, New Orleans, das war ein sehr lustiger Ort. Da ist Musik, da sind Songs, überall. Nehmen Sie zum Beispiel die Paraden oder die kleinen Clubs. Manchmal, wenn jemand gestorben ist, macht man Musik, die den Toten zum Friedhof begleitet. Und man geht in die verschiedenen Viertel, um die Musik zu hören. Ich kann mich erinnern, dass es ein Ort war, an dem es immer sehr munter zuging. Mein Vater hatte einen kleinen Schusterladen. Er reparierte eine Menge Schuhe in seinem Leben. Und wissen Sie, wir hatten immer eine Menge Freunde, zu allen Zeiten. Einige bezahlten, andere aber nie. Trotzdem sind sie unsere Freunde. Sie trinken da unten den guten Rotwein und alle fühlen sich gut. Sidney Bechet in seinen Memoiren Treat It Gentle. Es war etwas, das seinem Volk immerzu widerfuhr, etwas, das die Musik wissen musste. Erinnerung musste in ihr stecken. Warum bin ich hier? Kaum hatte der Musiker sich in seiner neuen Wahlheimat Paris diese Frage gestellt, wusste er auch schon die Antwort. Frankreich liegt einfach näher an Afrika. Mit dem Southern Syncopated Orchestra tourte Bechet bereits 1919 zum ersten Mal durch Europa. Später bereiste er von Paris aus ständig die übrigen Metropolen Europas und wurde gefeiert wie heute ein Popstar. Sein Leben verläuft von nun an anders als das der anderen großen Jazzkünstler aus New Orleans. In The Sheik of Araby von 1941 spielt Sidney Bechet alle Instrumente selbst. Klarinette, Sopransaxophon, Tenorsaxophon, Klavier, Bass und Schlagzeug. Als diese kleine Band von Tommy Ladney, dem Trompeter und mir am Ende war, da mache ich eine kleine Schneiderei mit Reinigung auf in Harlem, St. Nicholas Avenue. Was soll ich Ihnen sagen? Ich maloche von früh morgens ab bis abends, aber gegen 2 Uhr nachmittags essen und trinken wir was zusammen und machen Musik. Arbeitslose Musiker kamen hereingeschneit. Die kamen und wollten essen und trinken. Son travail nous payait une petite visite et il bien manger et boire, vous comprenez? Das war der Jazz Special auf NDR Info heute. Treat it gentle. Sidney Bechet, eine Jahrhundertfigur des Jazz. Eine Sendung von Karl Lippegaus. Redaktion Stefan Gerdes.